Albrecht Casimir Boelko wurde am 21. Mai 1813 in Gägelow bei Witzin geboren. Also mit Alcan, Verdi und Wagner in einem Jahr. Dort starb er im Jahre 1901. Wenn Boelko heute zunehmend Beachtung und Anerkennung findet, so ist dies vornehmlich den Bemühungen des Musikwissenschaftlers Wilhelm Röhl in Schwerin zu verdanken. Röhl ist 1909 geboren, hat in der Stieghahnschen Verlagsbuchhandlung ein Werk rausgegeben über das Leidensmotiv bei Richard Wagner und Albrecht Casimir Boelko. Und er ist durch einen Zufall eigentlich auf Boelko gestoßen, denn Röhl hat sich mit Friedrich von Flotow beschäftigt. Das ist auch das Werkverzeichnis, nicht? Das, also wie Köchel, es gibt ein Röhl-Verzeichnis. Und im Nachlass von Flotow hat er einen Liederzyklus gefunden nach Gedichten von Ida Hahn-Hahn. Das ist die Dame, die den weiblichen Faust geschrieben hat, Faustine. Und es galt bislang, dieser Liederzyklus wurde Flotow zugeschrieben. Und jetzt stellte sich heraus, anhand eines Briefes oder einer Notiz, dass dieser Liederzyklus von einem Albrecht Casimir Boelko ist. Mit diesem Fund setzt die Spurensuche Wilhelm Röhls ein. Es gelang ihm, nahezu 100 Notenschriften aufzufinden, dazu fragmentarisches Material, dessen Bearbeitung bzw. Ergänzung durch Röhl heute allerdings kritisch bewertet wird. Die nachfolgend mitgeteilten biografischen Daten fußen auf der im Landesarchiv Schwerin bewahrten, von Röhl nicht beendeten Boelko-Biografie. Danach erhielt Boelko seinen ersten Unterricht im Klavier- und Cellospiel sowie Unterweisung in Harmonielehre und Kontrapunkt von dem Kantor Gustav Nöring in Gägelow. Der schon erwähnte Liederzyklus fand Flotows Beifall und es scheint dieser, sich Boelkos Entwicklung angenommen zu haben. Jedoch schlug Boelko unerwartete neue Wege ein, die Friedrich von Flotow unzugänglich blieben. Anlässlich der Uraufführung der Kammersinfonie mit der großen Kadenz für drei Dengler, die Boelko auch in seinen Tagebuchnotizen erwähnt, kam es zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden Komponisten. Boelko wandte sich ostasiatischen Tonsystemen zu, der Totengräber von Feldberg, und band zunehmend das Geräusch in seine Kompositionen ein. Die kühne Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, und zwar auf einem anderen Wege als dem von Richard Wagner beschrittenen, legt den Gedanken nahe, dass die Moderne in der Musik ihren Ursprung in Gägelow hat. Abgesehen von einer Ausnahme ist kein Tagebuch oder Notenblatt datiert. Horst Hussel, Musik aus Gägelow. Die Tagebuchaufzeichnungen des Komponisten Albrecht Casimir Boelko. Mit notwendigen Anmerkungen des Herausgebers E.O. Köhlmann sowie Briefen des Musikwissenschaftlers Job Snyder aus Amsterdam. Wann endlich wird die Litsch es gelernt haben, ein wohltemperiertes Bier zu kredenzen? Zum zigsten Mal den Quintenzirkel mit ihr durch. Störrische Frau! Regen, Regen, Regen. Die Litsch tritt den nassen Lehm in die Stube. Man müsste das vertonen, nicht den Lehm, sondern den Regen, in verschiedenen Arten. Trägt sie noch mehr Lehm rein, können wir Rüben pflanzen. Thank you. Der erste Sonnenschein. Mit dem Einspänner nach Sternberg zu Steffen und eine Jacke gekauft. Von links besehen schimmert sie smaragden, von rechts besehen dunkelviolett. Nun mag er kommen, der Herr Hofbildhauer aus Berlin. Paratus Zoom. Herr von Flotow. Ganz in Grün, mit Hut und Hund, war auf Rebhühner. Die Litsch hat Plinsen gebacken und ist wieder ganz hin über den Handkuss. Flotow beanstandet meine Melodien als zerspalten oder zerstückelt. Er versteht nichts von der Individualität des Einzeltons. Von den Plinsen nimmt er nicht, aber seine Melodien, das ist die rechte Speise für der Litsch ihre Ohren. Wie er fort, steht sie da gespitzten Mundes und pflicht einen Kranz flotowscher Opernmelodien. In einem Punkt haben Wagner und ich denselben Geschmack, aber nur in diesem einen Punkt. Die Nase der Frau Cosima gleicht völlig der Nase der Litsch. Bölko hatte Wagner sehr bewundert, ob seines Könnens, aber die ganze Richtung, sagen wir mal, hat er etwas belächelt. Nicht? Er sagte, ja, wie Kritik, die er dann später einsetzte oder schon gleichzeitig, also mit Nietzsche, darum wusste Bölko natürlich. Und es gibt in Schwerin gab es einen nicht sehr bedeutenden, inzwischen vergessenen Komponisten, ich glaube Hans Lührs, der sich sehr abfällig geäußert hat über Bölko. Und dem stand das Urteil Wagners gegenüber: Genie hat er, leider. Am Können war gar nicht zu zweifeln, nur die ganze Richtung lag Wagner quer. Aber beide akzeptierten einander eben als hervorragende Könner. Nicht, das kommt ja auch im Tagebuch vor, dass Bölko ist dann eigentlich aus der Bewunderung aus der Ferne belassen wollte, nicht? Und in seiner großen Begeisterung unternahm er dann tatsächlich eine Reise nach Bayreuth, die aber in Ludwigslust abgebrochen wurde. Nicht, weil er wollte diese Bewunderung nicht trüben durch ein persönliches Verhältnis und indem er eben auch alle Mängel des Charakters ihm nur deutlich dann wurden, hätten werden können in Bayreuth. Was Verhältnisse. Während Kono an einem Ast sägt, füttert Kreno die Hühner, Pastor Büsching verspeist einen Fasan, Belo schiebt Sand und Bütow schlummert unterm Holler. Es ist keine Gemeinsamkeit unter den Menschen. Und wieder ist das Bier zu warm. Und da ist er. Wie vom Himmel gefallen, der Herr Hofbildhauer Professor Richard von Pitschel aus Berlin. Er soll, Auftrag vom Großherzog, ein Doppelstandbild schaffen in Bronzeguss für den Schweriner Burggarten. Hofintendant Friedrich von Flotow Hand in Hand mit Albrecht Casimir Bölko. Soll wohl ein Scherz sein, ausgeheckt von Freund Generalmusikdirektor Beck, der nichts von Musik versteht. In der Früh werden Fritz Losse und Lise Tamm aus den Lupinen geholt. Kono hat sie gefunden, beide tot, hatten sich verlustiert in der lauen Sommernacht und waren eingeschlafen. So bildet sich ein kleiner Friedhof von Liebestoten, O du mein Gägelo. Soll aber auch woanders passieren. Büsching sollte seiner Gemeinde erläutern, warum der Duft von Lupinus luteus ein Stickstoffsammler von stark toxischer Wirkung. Thank you. Wade Flint, eine gute Nachricht und ein schöner Erfolg, den ich Ihnen sofort mitteilen möchte. Das Konzertgebau wird im Dezember einen Böko-Abend geben. Im ersten Teil die Friedrich-Franz-Eisenbahn, Tongemälde in drei Sätzen, danach Savot von Mossolow und Bökos Kammersinfonie mit der großen Kadenz für drei Dengler. Das wird den Durchbruch für Holland bedeuten. Mynheer Brettschneider, unser Gastdirigent, schlug für den zweiten Teil Alcan und Charles Ives vor, das liegt auf der Linie, würde den Abend, wenn auch noch die Tondichtung Gegelow als Hauptstück gebracht wird, aber auf gut 4 Stunden bringt. Die von Herrn Bessler gereinigte Fassung von Der zerbrochene Krug scheint mir Albrecht Casimir Bölko zu entsprechen. Die Röhlschen Bearbeitungen, Ergänzungen und Verbesserungen ziehen in Richtung Brahms und sind Bölkos Eigenart völlig entgegen. Wie konnte der gute Mann derart irren? Eine schöne Sache hat mir der geschickt, der Snyder, und zwar mit der Anfrage, das ist nur ein Satz, also es ist ein Stück für Klavier und das poltert ziemlich, also so eine Art Idylle, wenn man so will, und dann spielt nur noch die linke Hand, die rechte bedient ein Schlagwerk und Bölko singt dazu, das heißt, es ist Sprechstimme. Ach, er ist zerbrochen, der schöne Krug, er ist zerbrochen, da liegen die Scherben umher. Und nun war die Anfrage von wem ist der Text? Ja, das ist wörtlich Salomon Gessner, einer der Lieblingsschriftsteller von Bölko. Sie schreiben, der Satz ist aus Salomon Gessner, der zerbrochene Krug? Ich dachte an Kleist. Über meine Reise nach Schwerin, Bad Doberan, Heiligendamm, Gägelow, Güstrow später. Für gewöhnlich schreibe ich pro Jahr höchstens 4 Briefe. Es ist schon eine besondere Leistung, die mir hinsichtlich unserer Korrespondenz unser Albrecht Casimir Bölko abverlangt. Der Ihre. Arbeit an der Kammersinfonie mit 3 Denglern. Den Dengelton einführen als Imitation, wie aus der Ferne kommend. Streicherglissandi, nach Steigerung und Klangvariation dann die große Kadenz mit Belo, Büto und Greno an den Sensen. Die bange Frage, ist ein lebenslanges Aushalten in Gägelow der richtige Treffer? Frau Litsch, ja, warum nicht? Kurzes Stück für Knabenalt und Glasharmonika. Guter Engel, führ mich fort von hier. Studium des Klangapparates der Zikaden und Heupferde, Der Vorgang ist so einfach wie effektvoll. An der Unterseite des linken, in der Ruhelage oben befindlichen Flügels eines Heupferdchens, und zwar am Grunde desselben, befindet sich eine Schrillader. Diese trägt einen First mit kräftig ausgebildeten, quergestellten Chitinleisten. Am Grunde der rechten Flügeldecke befindet sich eine dünnhäutige, von Adern umsäumte Stelle der Spiegel, neben dem eine scharfe Chitinschneide angebracht ist. Werden die Decken beim Zirpen gehoben und gegeneinander bewegt, gleitet die Schrillader über die Schneide und versetzt diese mitsamt dem Spiegel in tönende Schwingungen. Ähnlich gebaut ist auch der Klangapparat der Zikaden. Tischler Rambo arbeitet nach meinen Entwürfen an den Schracks und der Spindel, die in ihrer Konstruktion dem Klangapparat von Locusta und Cicazidae folgen. Doch wusste Rambo, was den Schwingkörper betrifft und dessen Regulierbarkeit, einige Verbesserungen anzubringen. Bölke wollte oder konnte nicht zwischen Ton und Geräusch unterscheiden. Und es gibt ja auch diese große, die allerdings nur in Fragmenten vorhanden ist, diese Tondichtung Gegelow, in der auch Vogelstimmen und landwirtschaftliche Geräte vorkommen. Also es kann auch damit zusammenhängen, dass ein ihn sehr bestimmendes Jugenderlebnis war dieser Mälzelsche Musikapparat, den die musikalische Gesellschaft erworben hatte in Güstrow. Und der spielte ja, damit hat Beethoven sehr viel verdient, aber Mälzel auch, Wellington-Sieg. Und da steht ja auch in der Partitur, nicht, also klein Gewehrgeschütz, Maschinen, also Vorläufer des Maschinengewehrs, nicht, und so viel ich weiß, ist auch nach der Partitur, das wird heute so mit Rasseln und so imitiert, hat Neville Mariner das nach der Partitur auch aufführen lassen, nicht mit alten Haubitzen und so weiter. Und das muss den Bölke sehr beeindruckt haben. Und kurioserweise haben die auch den Mälzelschen Trompeter bestellt, aber der ist nie angekommen in Güstrow. Der Bassschrack hat seine erste Probe bestanden. Cum laude. Hat ja sogar eine Dampforgel konstruiert, nicht? Das wäre ein extra Thema nochmal, also Bölke als Erfinder von Instrumenten, nicht? Der Tenorschrack, Bassschrack, also eine ganze Schrackfamilie. Über alle Maßen und meine kühnsten Erwartungen übertreffend gelangen auch der Tenorschrack und die Sopranspindel. Rambo ließ es sich nicht nehmen, auf der Sopranspindel zu improvisieren. Uns kamen die Tränen. Nachts mehrere Gewitter, während ich an der großen Fuge für Sopranspindel, Tenor und Bassschrack saß. Abschrift an Beck. Wade Vreend, versprochen ist versprochen, hier also mein Bericht aus Gegelow. Die Reise brachte eigentlich nichts. Frau Elisabeth Litsch stammt nicht aus Gegelow, sondern dem nahen Kobo. Nun ja, ich habe die Wiese betrachtet, auf der Albrecht Casimir Bölke Alcan gespielt. Nämlich auf seinem Harmonium. La chanson de la folle au bord de la mer. Es ist eine Wiese wie jede andere. Tatsächlich habe ich von Schutzflora überwachsen die Fundamente der Bölke-Philharmonie gefunden und ausgemessen. Es war ein sehr bescheidenes Bauwerk, 17 mal 24 Meter. Der eigentliche Konzertraum dürfte knapp 200 Personen gefasst haben, höchstens. Ob der Entwurf von Heinrich von Tessonow stammt, wie Röhl meint, ließ sich nicht feststellen. Die Mauern waren bereits, als Röhl hier weilte, bis auf das Fundament abgetragen. So wenig Gegelow brachte, entschädigte dafür Heiligendamm bzw. Bad Doberan. Vom dortigen Münster und der Bäderarchitektur müsste ich sagen, tu es aber nicht. Nach Abschluss seiner Tondichtung Gegelo weihte Albrecht Casimir Bölko zur Erholung der Nerven nicht den Heiligendamm, wie Röhe schreibt, sondern besuchte das Stahlbad in Bad Doberan. Warum die Mecklenburger sich so sehr der antiken Kultur verpflichtet fühlen, Heiligendamm Putbus, blieb mir unverständlich. Eigentlich ohne Hoffnung, im Lokalanzeiger etwas über Bölkos Aufenthalt zu finden, blätterte ich im Jahrgang 1884. Unverhofft kommt oft, was aber wohl nicht ganz richtig ist. Das Unverhoffte fand sich in Form und Anzeige eines Konzerts, welches Albrecht Casimir Bölko im Festsaal des Salongebäudes gab. Zur Aufführung gelangte der altdeutsche Schlachtgesang für Männerchor und Orchester von Julius Rietz. Entschuldigen Sie, wenn ich als Holländer etwas erschrak. Ja, ja. Also wahrscheinlich hat er auch diesen altdeutschen Schlachtgesang, naja. Also es gibt Bölko-Geschichten, die... Na, man kann auch drüber schweigen, nicht? Nun muss es zu einer Unregelmäßigkeit oder Verstimmung gekommen sein, als nämlich Albrecht Casimir Bölko zwar in einem Frack auftrat, jedoch geschmückt mit einer Schärpe in den Landesfarben und einem Bierfilz als Orden. Wir wissen, Albrecht Casimir Bölko war ein Trinker, aber war er trunken? Gewiss nicht. Haben Sie Geduld bis zum nächsten Brief, der den Beweis erbringen wird. Ihr. Nach Tagen die Antwort, nichts für Schwerin, was heißen will, nichts für Beck. Bis früh um 4 bei offenem Fenster am Totengräber gearbeitet. Ein Acherontia atropos setzte sich aufs Notenblatt, wie ich am Abend meine Komponierstube betrete, bewegt sich eine in einen dunkelbraunen Schlafrock gehüllte Gestalt an mir vorbei zur Tür hinaus. Auf der Partitur des Totengräbers aber ein Tintenklecks in Gestalt eines Acherontia atropos als Kunde und Gruß aus dem Hades. Schattenvögel umschwirren das Haus. Schwarzes Gebück wetzt nächtend seine Hörner am First festbleiben. Ausharren, in wenigen Tagen ist das Werk vollendet. Der Totengräber von Feldberg. Eine Schattenspieloper nach Justinus Kerner. Justinus Kerner, also der Arzt, der saß da in diesem, ach Gott, in Ludwigsburg geboren, wie Mörike, dann auch befreundet. Und Weinsberg, in Weinsberg lebte der. Und war Arzt und hat auch Hölderlin gepflegt, also als Arzt. Und der Kerner hat mal sogenannte Schattenbriefe an eine Frau geschrieben. Und das sind kleine Szenen für Schattenfiguren. Und da aus diesen Schattenbriefen ist sein Roman Die Reiseschatten entstanden. Und da sind diese Schattenspiele eingearbeitet. Das ist in sich abgeschlossene kleine Stücke. Und das eine Stück heißt Der Totengräber von Feldberg. Was Zustände! Förster Rucho hat sich auf dem Hochsitz erschossen. Bauer Lütho ist verschwunden, es heißt nach Amerika. Seine Frau ihm nach, aber sie weiß nicht, wohin. Plötzlich, mitten am Tag, fällt Belos Scheune in sich zusammen, ein stabiler Bau. Und Pastor Büsching weiß zu alledem wieder nichts zu sagen. Nichts. Windgespräche mit Müller Gabe in Dabel. Armer Beck. Kann er Winde regieren? Winde aus allen Ecken? Übereinander getürmt, höher als Babels Turm, rollende, grollende, schleichende, schleifende, kollernde, keuchende, röchelnde, schralende, knatternde Winde, Fallwinde, Windfallen, Windjacken, Windhosen. Wir lauschen dem Gang des Mahlwerks und dem Flügelflug. Gabes Kornrade bringt Gebackenes und entzückt uns mit meinem Goldamalit. Das nenne ich Landleben. Oh, Skizzen zu Bukolika für Soli, achtstimmigen Chor, landwirtschaftliche Geräte und Vogelstimmen, Chor der Melker und Melkerinnen. Wie zufällig ist mir Madame Isolde Schupan bekannt, Koloratursopran. Und da heißt es Retourkutsche gefahren in Richtung GMD Beck. Und habe nun auch meine Harzreise gemacht. Im Gepäck das Taschenbuch für Reisende in den Harz von Friedrich Gottschalk, zweite verbesserte Auflage. Es ist die aus der Heine abgeschrieben. Also Beck, Isolde Schupan und die Kanarien, die nirgends besser zu haben sind als in St. Andreasberg. Wade Vreend. Nach einem Besuch bei dem Röhl-Enkel sitze ich im niederländischen Hof mit Tintenkuli und Hotelpapier, um den versprochenen Beweis zu erbringen. Sie erinnern, Doberan? Das Thema Albrecht Casimir Bölko und die russischen Futuristen steht noch vor uns. Heute zum Thema: Auf welche Weise kam Bölko an die Alcan-Noten? Übrigens gleicht die Schweriner Luftbeste im Champagner. Der Effekt scheint sich allerdings abzunutzen. Betrachtet man die Einwohner. Von Gegelo aus gesehen führen nach meiner Rechnung drei Wege zu Alcan. Der einfachste Weg wäre die musikalische Gesellschaft in Güstrow. Der zweite Weg führt zunächst zu dem sehr vorzüglichen Komponisten Franz Ignaz Beck in Mannheim. Beck also Mannheimer und Schüler von Stamitz. Der hochbegabte und wohl bevorzugte Beck verwickelte sich in Intrigen, die zu einem Duell führten. Sein Widersacher bricht blutüberströmt zusammen. Beck flieht umgehend. Pistolenduelle waren am Hofstreng untersagt, nach Venedig. Dort tritt er in den Dienst eines Dogensekretarius und entführt dessen Tochter. Wir finden ihn wieder in Marseille, dann in Bordeaux und in Versailles. Welch ein Ritt. In Versailles dirigiert Beck, es ist 2 Jahre vor der Revolution, sein Stabat Mater. Und zwar mit glänzendem Erfolg. Marie Antoinette umarmt ihn tief gerührt, was für Beck 2 Jahre später weniger günstig ausfällt. Wie aber erschrickt Beck, als er unter den Zuhörern eben den Mann entdeckt, den er tot glaubt, um dessen wegen er von Mannheim geflohen. Der Tod war vorgetäuscht, das viele Blut Theaterblut gewesen. Über diese Linie Beck läuft dann also der Bruder des in Schwerin amtierenden GMD Karl Beck, lebte in Paris. Und er verkehrte im Salon von Alcan. Über seinen Bruder Karl öffnet der Weg sich nach Gegelow wie von selbst. Ich werde noch eine Dampferfahrt über den Pfaffenteich unternehmen. Fortsetzung folgt. Große Reise über Parchim, Stendal, Magdeburg, Halberstadt nach St. Andreasberg, wo selbst ich in einer ausgedienten Vogelstube des Kanarienzüchters Wilhelm Schliefer Quartier finde. Schliefers Rat folgend erwerbe ich 2 Pariser Trompeter, einen Frisé von Roubaix und einen Bossu, einen Holländer und 2 Exemplare der deutschen Rasse für insgesamt Mark 150, dazu eine Gratis-Unterrichtsstunde mit Hörbeispielen und Vorführung der verschiedenen Rassen mit ihren Abteilungen und Unterabteilungen. Es unterscheidet nämlich der Kenner, und Schliefer ist einer, die Sänger und teilt sie ein in Hohl-, Knorr-, Klingelroller als feine Rollvögel und die Koller- und Gluckvögel. Das Lied eines guten Sängers besteht aus verschiedenen Touren, als der Hohlrolle, Hohlklingel, Knorre oder Bassrolle, Klingel, Klingelrolle, Koller, Wasserrolle, Glucke, Pfeife und Schwirre. Die Hohl- und Bassrollen bilden den Hauptteil des Gesangs. Je nachdem die eine oder andere Tour mit dem Hauptteil verbunden wird, wird der Sänger seiner Abteilung oder Klasse zugeordnet, so Schliefer. Es soll der Sänger immer mit einer edlen, leisen Rolle beginnen, diese dann anschwellen und wieder abnehmen lassen. Doch ebenso schön ist es, wenn er mit 3 bis 6 feinen Pfeifen beginnt. Mischen sich andere Geräusche oder Töne ein, wie die Schnatter, die Nasentouren oder andere Misslichkeiten, hat der Sänger die Probe nicht bestanden. Dämmerschoppen mit Schliefer im Gartenhäuschen. Erstaunlich, was der brave Mann aus der Vogelwelt zu berichten weiß. Es sind diese Organisten bezeichnenderweise ganz ohne Magen. Ihre Stimmen sind klangvoll mit förmlichen Oktavmodulationen. Des Weiteren wusste Schlieffer zu berichten, dass Marie Antoinette 1783 einen Bluthänfling Carduelis Cannabina zum Geschenk erhalten habe, der alle Arien aus Dido und Aeneas pfiff. Rückreise über Nordhausen zu Johann Ludwig Böhner in Töttelstedt. Miserables Quartier im Schwarzen Bär zu Nordhausen. Das Bärenfell erwies sich als verflöht, das Bier als dünn und nicht temperiert. Was soll er sagen, meint Böhner, ein Meer von Scheiße schlage gegen seine arme Hütte, aber mehrmals täglich habe er eine Fata Morgana. Das Reich der Töne habe ihm nichts mehr zu sagen. Dennoch gab er mir Hinweise, die Instrumentierung von Gägelow oder die Musen von Vierzberg betreffend. Zumal die Einführung eines Basstuberchores habe ich dem außerordentlichen Manne zu verdanken. Schmerzlicher Abschied bei beidseitiger Verlegenheit. Friend, dem technischen Fortschritt ist es zu danken, wenn ich Ihnen Becks Stabat Mater dazulegen kann, eine gute Aufnahme. Aber den versprochenen Beweis bin ich Ihnen noch immer schuldig. Zu den ersten Pionieren, die sich für den fast vergessenen Akkord einsetzen, zählt der Pianist Raymond Leventhal aus San Antonio, Texas. Erinnert sei auch an Ronald Smith, Leventhals Protagonisten, und an den bereits erwähnten Werner van Dieren. Von diesem erschien 1934 ein Buch mit dem Titel Down Among the Dead Men, Totengespräche also. In diesem Buch, ich entdeckte es unlängst bei meinem Antiquarius in der Rosengracht, bescheinigt van Dieren uns Lebenden, wie wir an allem Wertvollen vorübergehen, ohne es zu bemerken. Als Musterbeispiel eines zu Unrecht Vergessenen wird im ersten Kapitel des Buches Alcan vorgestellt. Zurück aber zu Leventhal und meiner Beweisführung. Folgendes wird über diesen exzentrischen Pianisten, Musikologen, Arrangeur und Schauspieler berichtet. Anlässlich eines Alcan-Konzertes ließ Leventhal sämtliche Mitwirkenden in Kostümen des Second Empire auftreten. Er selbst erschien mit angeklebtem Bart in einem altväterlichen Frack, schwarzen Handschuhen mit Ofenrohr und Regenschirm und stolzierte einem großen Papageienkäfig tragend, in dem eine Vogelattrappe lag, über die Bühne. Nach einer kurzen Prozession des kleinen Ensembles wurde dann Alcans Trauermusik auf einen toten Papageien aufgeführt. Sie werden einwenden, nüchtern lässt sich der altdeutsche Schlachtgesang gar nicht aufführen und Gägelow sei nicht Hollywood. Dennoch, hier liegt eine Übereinstimmung auf einer anderen Ebene vor. However, ihr... Die Haustür ist morsch. Seit Jahren. Tischler Rambo soll eine neue fertigen, mit meinem Revolutionslied in Brandmalerei. Hörst du nicht den Dengelton, den scharfen Ton? Merk auf, mein Sohn, merk auf, die Sonne steigt, die Sichel rauscht im Gras, fülle das Glas und merk auf den scharfen Ton der Weltrevolution. Rare Wolkenkonstellation Richtung Sternberg. Transport der Sänger bis Güstrow, ab dort mit Belos Jagdwagen. Die Trompeter wollen noch nicht. Studiere die Bass- und Hohlrollen der Holländer und deren Touren. Mit Rambo das Harmonium auf die Wiese transportiert und Alcan gespielt. Er will es nicht glauben, aber der Gesang der Wahnsinnigen am Meer ist wirklich nicht von mir. Auch die Trompeter haben sich eingewöhnt, Entwurf der Konzertarie für Madame Schupan. Was bist du, ein gräuliches, garstiges, grässliches Schwein? Trolle dich, Ungeheuer, entferne dich aus meinen Augen, entweiche meinem Blick, bedecke deine Blöße, oh, es beleidigt dein Anblick meinen Sinn, Stolz. Fort mit dir, grässlicher, oder mein Blick soll dich treffen, töten. Und sofort... Und nun alles fein ins Italienische übertragen. Noch einige Hohlklingeln angebracht? So mag es gut sein. Wenn bloß Madame Schupan nicht alles mit einer Nasenschnatter verdirbt. iniquo. Ingrato forfante, gelativi bavaro, non mi cedar, mostro conto se vi piglio. Oltraggiato fiero, socio cane, parrociglio. Cresce il mio furo. Text der Arie mal abgesehen, wobei Bürgo vielleicht die Hoffnung hat, dass keiner Italienisch versteht, da kann er sich aber geirrt haben. Aber natürlich war das ein Skandal, also er war mit dem Hofintendanten zerstritten, mit Flotho, und sein Ruf war nicht der beste, und nun, nicht wahr, also der falsche Applaus, nicht, des Großherzogs. Und nun freut euch, ihr Koller, Glucker und Knorrer eures kurzen Lebens. Da sitzen sie beieinander in Belos Apfelbaum und machen ihre Touren. Was der Litsch so beikommt, von wegen Kanariensuppe. Badefriend, es scheint mir die Champagnerluft doch nicht zu bekommen, denn den dritten Weg zu Alcon hätte ich beinahe vergessen. Wie wir wissen, lag eine Einladung an Bürko von Wagner vor, es kam jedoch zu keiner Begegnung. Überliefert ist auch Wagners Urteil. Genie hat er, leider. Ohne Zweifel hat Albrecht Casimir Bürko Noten an Wagner geschickt. Kurz bevor sich Frau Cosima von Bülow trennte, lernte Bülow Alcons Musik kennen. Er kannte Alcon aus Paris und machte Brahms auf ihn aufmerksam, ohne erkennbare Folgen. Warum also sollte Bülow nicht Kenntnis von Albrecht Casimir Bürko gehabt haben, über Wagner und als Mittler oder Verbindungsmann gewirkt haben? Die Möglichkeit, dass während Bürko sein Harmonium auf der Wiese traktiert, Alcon in Paris Bürkos Trauermarsch auf den Tod Kaiser Maximilians hämmert, ist so abwegig nicht. Der Ihrige. Aber interessant ist, dass Bürko sich eingelassen hat auf, also er hat konkurriert mit Franz Liszt, und zwar hat Liszt einen Trauermarsch zum Tod Kaiser Maximilians geschrieben. Und eben genau einen Trauermarsch auf den Tod Kaiser Maximilians gibt es auch von Bürko. Nur ist das Eigenartige, der Marsch ist gar nicht mal so auffällig, sondern, wenn man so will, die Regieanweisung, nämlich, weiß ich, alle so und so viele Schritte knien die Musiker nieder und verharren so und so viele Sekunden. Das ist genau angegeben bei ihm. Und der Ton wird so lange ausgehalten, wie sie knien, stehen auf und schreiten weiter, knien wieder nieder und so weiter. Also man muss sich vorstellen, Bölko hat sich amüsiert bei solchen Sachen in Gegelow. Tarno, Klocko, Dasso, Gribo, Lando, Rüscho, Rascho, Wamko, Lendo, Lizzo, Zitto, Selo, Lenzo, Luno, Saneco, Barro, Rambo, Flato, Ganzo, Lüto, Panso, Lüscho, Luco, Zylo, Varno, Büzo, Rindo, Demero, Lino, Strigo, Coppolo, Stilo, Grabo, Gusso, Lisso, Vencho, Cobro, Greno, Floto, Sigelco, Bülo, Silo, Nemo, Creno, Pölko, Pleseno, Belo, Gülzo, Decho, Losso, Beggero, Bruno, Lützo, Ruco, Fino, Crenzo, Ramelo, Carlo, Plüscho, Passo, Clado, Cleveno, Dalgo, Caro, Ulco, Triveno, Bölko. Chor und Soli aus Gägelow, Tondichtung für Soli, Chor und großes Orchester. Humoreske skizziert. Der große Rammler für zwei Violinen, Horn und Kontraschrack. Es sollen die Saiten mit Speck eingerieben werden. Auch Klopfen der Bögen aufs Holz, schon von Rossini erprobt, bei ihm jedoch ohne zwingende Motivation. Oh, wie schön bist du, mein Gägelow, mit all deinen Palästen und Seidentapeten. Modulationen auf der Sopranspindel, herrlich, wie die Töne davonschreiten, im Wirbel sich drehen, bis hinter Pansos Schuppen, neben Ciros Scheune wieder aufklingen, um sich in Lischos Wiese ganz zu verlieren. Nur ein armes, zweigestrichenes Giss hat sich auf Konos Hausdach verfangen. Madame Schupan. Erste Probe der Aria. Danach Übungen im Konsonantensingen bei raschem Wechsel der Register. So entstand eine 3-Minuten-Oper, gemacht für den Wind. Der schöne Klang, das war etwas, was Bölko überhaupt, also, da waren ihm aber auch Grenzen gesetzt irgendwie, nicht? Also er war ja auch, wenn man sagen, genial, zum Teil aber aufgrund eines beschränkten Auffassungsvermögens. Nicht, also er fand zum Beispiel irgendwie die in Cremona, also diese Geigenbauer, fand er überhaupt nicht interessant. Eine olle Blechbüchse oder was, oder der Regen trommelt, also Natur, da hat er sich berauscht dran, ja. Oder die Sommergewitter, dieses vollkommene Naturtheater, nicht. Also erstmal diese Stille vorher, nicht, das Anhalten des Atems und dann die leisen Windböen. Und wie sich das vorbereitet, die aufgeladene Luft. Und dann setzt es ein mit einem Donnerschlag. Und dann gießt es. Und am schönsten ist es mehrere Gewitter. Großes Froschkonzert in den Sümpfen bei Dabel habe nach Kräften mitgewirkt. Danach Wetterleuchten, aufkommende schwere Gewitter und Rückzug nach Gägelow in die Veranda. Mit Frau Litsch in den Pilzen. Dabei im Dabeler Forst 3 Elfenpaare überrascht, wie sie, einander sich neckend, anmutig, schwerelos in der Luft tanzen. Die Szene löste sich auf, wie mein Fuß auf einen trockenen Ast trat. Zu Hause eine Schale Pilze für Tenor und Bassschrack. Hoboe und Handbesen auf Blech gestrichen. Nochmal mit Frau Litsch in den Pilzen und einen schlafenden, etwas heruntergekommenen Waldzwerg in einer Lichtung beobachtet, wie ich die Litsch rufe, ist er verschwunden. Trotzdem bleibt die Frage, wovon haben die gelebt, die beiden? Das Geld muss von irgendwo gekommen sein. Völlig abwegig ist der Gedanke, dass Bölko irgendwie Kaufleute überfallen hätte. Ja, angeblich haben die sich als Kinder gekannt schon. Ja. Also sie wohnten ein paar Häuser weiter, die Eltern und so. Aber die sind gestorben und Geschwister hatte sie nicht. Er hatte auch keine. Und Darum ist es schwer, irgendwas, ja. Und er hat sich eigentlich auch nie um Damen weiter bemüht, und es hat ihn nicht sonderlich interessiert. Es ist nur die mit der Isolde Chopin, so, da ist eine Affäre, und die Röhl aber unterschlägt. Sehr tolerant, das Verhältnis. Also sie sah ein bisschen verrückt, ist aber, man kann damit leben. Und mit den Normalen ist es noch schlimmer. Skizzen für ein Ballett mit Seilspringern. Die Springer sollen etwas rufen. Richtungsloser Tag, ohne Tonart. An der Wiesenmusik gesessen. Die Töne wie hingetupft, der Einzelton. Tonschwärme. Das Programm zeigt den GMD so recht als Verehrer des Nichtigen. Boaldieu von Flotho à Lévis. Sofern er sich langweilt, und das tut er immer, will er amüsiert werden. Vor der Pause aber meine Aria del Porco Cane, mit der ich Becks Gou getroffen. Also man muss dabei bedenken, dass Bölko ja immerhin, sag mal, 19. Jahrhundert ist. Und das Überraschende an ihm ist, dass er so quer liegt. Natürlich ist es auch 19. Jahrhundert, nicht? Also zum Beispiel, was bedeutet Melodie? Das ist eine ganz schwierige Frage, nicht? Darum hat er ja auch vieles gar nicht notiert, weil notierte Musik, notierter Musik gegenüber war er schon skeptisch. Weil ein notierter Einfall ist schon kein Einfall mehr. Das ist der Unterschied zur Schriftliteratur, also zur schriftlichen, was ja auf Stilisierung dann auch hinausläuft, nicht? Es gibt ja Völker mit mündlicher Überlieferung, nicht? Und von daher ist auch Bölkos Interesse also für Musikkulturen Ostasiens oder überhaupt sogenannter Naturvölker, da hatte er ein waches Ohr. Aber eigentlich der ganze, sagen wir mal, Musikbetrieb, für den er, also Beck, der Repräsentant war. Das heißt, Beck verstand ihn überhaupt nicht, bloß dafür hatte er nicht mal Verachtung. Das war dermaßen weit weg von, ja, also das ist ein anderer Planet. Wade Vriend, Greetings aus Güstrow. Dieser Ort scheint mir zu Albrecht Casimir Bölko besser zu passen als Schwerin mit seiner Champagnerluft. Bölkos Urteil über Brahms: Wer es mögen mag, mag's mögen. Wer es aber nicht mögen mag, mag's nicht. Also was Bölko nur völlig ablehnt, Musik als Selbstaussage, also dieser biografische Charakter. Und völlig undenkbar, also das Höchstmaß an Verkommenheit in der Musik hätte für ihn, aber den hat er ja nicht mehr gekannt, wäre Richard Strauss gewesen. Nicht? Also Salomes Bauchtanz, das wäre für ihn so etwa das Schrecklichste an Verirrung, was man sich in der Musik vorstellen kann. Im Heimatmuseum neben den üblichen Sachen eine überraschend große Sammlung von Musikautomaten aller Art. Im Magazin dann verschlug's mir beinahe den Atem. Es ist vollgestellt mit diesen Musikmechaniken, beinahe jedes Stück funktionstüchtig, wovon ich mich auf der Stelle überzeugen durfte. Wie ich des Abends durch die Straßen ging, schien mir aus jedem Fenster ein Automat zu tönen, was mit der verspielten Ornamentik der Fassaden gut übereinstimmte. Das automatenhaft Motorische findet sich in der Ostinato-Struktur der Friedrich-Franz-Eisenbahn, wie in anderen Werken. Übrigens bevorzugte Bölko das hier gebraute Ivenacker Starkbier. Bei blauem Himmel ihr. Ein gelbes Quadrat komponiert. C-Dur. Wechsel der Tonarten nach Blau und Rot. Dann die Gegenfarben. Richtig. Nein, das hat eher damit zu tun, dass Tonarten oder dass überhaupt Musik, oder in der Literatur finden wir was Ähnliches, nicht bei Rimbaud, die Farbskala, also der Vokale. Und das gibt es ja nicht, das Farbenklavier bei Scriabin. Und dies ist ein Vorgriff von Bölko, aber es ist unmöglich, wenn weder Scriabin noch Malevich wird irgendwas von Bölko gewusst haben. Begegnung mit Frau Ziegenhorn an der Friedhofsmauer dort bei den Heckenrosen. Das Räderwerk ihrer Gedanken arbeitet ohne erkennbare Richtung. So gleicht ihre Rede einem unverständlichen Rezitativ. Für ein Duett war sie nicht zu haben. Ach, immer Sie, Herr Bölko, bewundernswert. Wie mühelos Sie Sinnlehre mit fast vollendeter Form zu verbinden weiß. Andererseits, welche Bedeutung hat es für das Weltganze, wenn ich einen Schoppen frequentiere? Büschings Auskunft? Ach, immer Sie, Bölko. Blattwanzen, Ritter der Dolden und des Grases. Zum Segeln gehört Wind, alte Organistenweisheit. September 1847, 13 Uhr. In Gägelow, wolkenloser Himmel, 16 Grad Rehomühr, Konus Truthahn kollert, Frau Litsch beckt Blinsen. In St. Petersburg, in seinem Landkartenzimmer, betrachtet Zar Nikolaus eine Karte, sein Zeigefinger ist auf die Dardanellen gerichtet. Ah, diese vermaledeiten Dardanellen. Eine Frauenstimme fragt, ob das eine Delikatesse sei. Der Zar schweigt. In Kyoto malt der Tenno einen Haiku auf Seide, dann legt er sich schlafen. In Berlin, Preußens König Friedrich Wilhelm IV. Schläft auch. Im Schlaf erscheint ihm Zar Nikolaus mit 3 gebratenen Dardanellen in einer Bratpfanne. In Paris, Louis-Philippe fertigt eine Karikatur von sich, danach zerreißt er sein Konterfei. In Washington verspeist Präsident Wilson einen Indianer, in London ist nichts zu erkennen, zu viel Nebel. In Peking erlässt der Kaiser den Befehl, 750.000 Maurer sollen die große Mauer ausbessern. Und in Bagdad ruft Frau Litsch zu den Plinsen. Post von Madame Schupan aus Schwerin. Sie hat die Konzertarie, die sich ganz in dem von GMD bevorzugten frivolen Klima bewegt, mit bestem Effekt vorgetragen. Als Verfasser figuriert ein gewisser François Filou, Mitschüler und Freund von Boieldieu. Aufführung am 2.9. im Beisein der herzoglichen Familie. Die Retourkutsche rollt. Mein Herr Snyder, es lag nicht in meiner Absicht, Sie gewissermaßen abstürzen zu lassen. Vielmehr blieb ein erklärender Brief an Sie hier liegen. In der Tat ergibt sich keine direkte Verbindung von Gägelow nach Petrograd, Moskau. Dies wäre zu einfach. Nehmen wir den Weg über Wien, ergibt sich der Zusammenhang wie von selbst. Anders als im Falle Bölko-Alkan sind wir in diesem Fall nicht auf Vermutung angewiesen, sondern verfügen über Namen und Adresse. Der Name Hans Torgelow, Gutsbesitzer aus Bülhusen bei Schwerin. Torgelow studierte Komposition bei Alexander von Zemlinski in Wien, zudem brillierte er als Pianist. Also Gägelow, Petrograd, Moskau ist sehr einfach zu erklären, obwohl es zunächst so scheint, als ob das kaum möglich sei. Nicht? Also es gab nach der Abdankung des Großherzogs 1918 für kurze Zeit eine Räterepublik. Es wurde ein Schweriner Sowjet gegründet, dem angehörten der Düsing, ein Großkaufmann, der Orientalist Torgelow und der Komponist, also Schliemann war der Orientalist, und der Komponist Hans Torgelow. Ein Gutsbesitzer aus Bülhusen, der bei Zemlinski Komposition studierte. Und Torgelow gab 1908 einen Skriabin-Abend in Wien. Und diesen Skriabin-Abend besuchte Lew Trotzki mit seiner Frau Natalia Sedowa. Und diese Begegnung führte dann zu einer Freundschaft, Torgelow ging zurück 1913 nach Schwerin. Er komponierte dann. Und Torgelow war selbstverständlich mit Röhl gut bekannt. Und über Röhl wusste natürlich Torgelow um Bölko. Und Torgelow ist mehrmals, also nach 1918, nach Petrograd gefahren. Und nicht belegt ist, aber es ist wahrscheinlich ein Gespräch mit Lenin. Also auf jeden Fall traf er mit Trotzki zusammen. Und von daher erklärt sich die Beziehung zu den russischen, wenn man so will, Futuristen, ja, also Roslawetz und Mossolow. Die RRM, Räterepublik Mecklenburg, wurde nicht wie die Münchner Räterepublik von der Ebert-Noske-Bande zerschlagen, ein von Lüttwitz entsandtes Regiment löste sich einfach auf, sondern zerfiel nach kurzer Zeit infolge bis heute nicht geklärt der Unstimmigkeiten des obersten Sowjets. Der Sowjet begab sich ins Exil, zunächst nach Harbin, nahm am Langen Marsch teil und wirkte dann in Sichuan. Die jetzige Exilregierung befindet sich in Havanna. Das zweite Exil war dann Sichuan. Dort ist Torgelow auch gestorben. Er hat nur noch die Hymne, aber das war schon in Schwerin, die Hymne nach einem Text von Paul Scherbart für die Räterepublik Mecklenburg hat er komponiert. Nicht? Sicherlich wird es Sie noch interessieren, dass Torgelow kämpferische Arbeiterlieder schrieb in einer Linie mit Wolpe, Hans Eisler und Jürgen von der Wense. Letztens: Wenn es bei Albrecht Casimir Bölko heißt, man müsse das Vertonen, nicht den Lehm, sondern den Regen in verschiedenen Arten, werden Ihnen die Lichter Torgelow, Semlinski, Schönberg, Eisler aufgehen. In diesem Fall liegt aber wirklich eine rein zufällige Übereinstimmung vor. Mit Grüßen an Min Herr Brettschneider, Ihr. Gedanken wie Flöhe als Elefanten und Salamander, wie Schwalben, Würmer, Schmetterlinge oder Korallen. Schwarze Gedanken, Gedanken in Hellblau, Grau und Orange. Gedanken ohne Farbe, Gleichschritt der Gedanken, Gedankensprünge im Knieholz der Gedanken. Der knisternde Gedanke, wärmende, funkelnde Gedanken, sprühende Gedanken, der Strom der Gedanken, der hinkende Gedanke, Gedanken wie Hammerschläge, wie Bogenstriche, Gedanken, Pizzicato. Der Gedanke, der einer Basstuba gleicht, ähnelt dem Elefantengedanken und so fort. Kann Blocko nicht ausstehen, ein widerlicher Kerl, durchtrieben und rachsüchtig, aber wo steckt er? Es muss ihn doch geben. Verwechsel ihn ständig mit Blecko oder Blacko. Sie alle, höchst unerfreuliche Erscheinung. Für Schwerin rate ich zum Buntseidenen. Frau Litsch redet von einer Mantille. Woher hat sie das Wort? Eine Mantille muss es sein, schließlich geht es zu Hofe, was nicht jeden Tag passiert. Und da sei die Mantille das angemessene Kleidungsstück. Etwas vage schreiben ihre Hände den Umriss des imaginären Stücks in die Luft. Ob das als Orientierung für Schneiderrätz ausreichen wird, scheint mir fraglich. Bei Schneiderrätz in Sternberg. Seine Augen folgen gespannt dem kegelförmigen Kontur, den Frau Litsch in die Luft schreibt. Der Vorgang wird mehrmals wiederholt, dann nickt er und verspricht, sein Bestes zu geben. Und Spitze muss sein, viel Spitze. Ein Dreiling. Lasse ihn in der Hosentasche verschwinden, lege ihn auf die Tischplatte und lasse ihn zu Boden fallen. Er klingt. Bereibe ihn, werfe ihn hoch in die Luft. Er funkelt. Fange und drehe ihn, dass er tanzt, und vergrabe ihn im Garten, dicht bei den Feuerbohnen. Habe die Mantille, mehr Gehäuse als Kleid, per Einspänner abgeholt. Schneiderrätz sagt, von Tag- und Nachtarbeit. Frau Litsch schweigt ergriffen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Varde Vreend, seien Sie bedankt für Savot und das Svetlanov. Mein Dank ist verbunden mit einer gewissen Ratlosigkeit, denn ohne Zweifel bestehen in der musikalischen Struktur zwischen Savot und Albrecht Casimir Böckos Friedrich Franz Eisenbahn Ähnlichkeiten. Man könnte sogar weitergehen, wenn es in Mossolows Partitur heißt, die Hornisten haben sich bei ihrem Einsatz von den Plätzen zu erheben und bei Albrecht Casimir Bölko, die Blechbläser haben sich bei ihrem Einsatz gekleidet in Eisenbahneruniform zu erheben, ist es schwer, an einen Zufall zu glauben. Andererseits sehe ich keinen Weg, der von Gegelow nach Petrograd Moskau führt. Auch Mynheer Brettschneider zeigt sich ratlos, obwohl auch er an keine zufällige Übereinstimmung glaubt, ist er um eine plausible Deutung verlegen. Sie erwähnen diese Angelegenheit, als sei nicht selbstverständlicher als die Verbindung Gegelow-Moskau und erinnern Albrecht Casimir Bölkos Revolutionslied, als wenn das eine Erklärung wäre. Auch vor Bosonis Opus 39 stehen Brettschneider und ich vor einer nicht beantwortbaren Frage. Bosoni führte in Berlin das Klavierkonzert 3 von Beethoven mit der Kadenz von Alcan auf. Das Publikum war entrüstet und Bosoni gab es danach auf, sich weiter für Alcan einzusetzen. Die meisten Leute sind noch viel dümmer, als sie aussehen. Dies en passant. Retten Sie Ihren Jupp Schneider und Mynheer Brettschneider aus ihrer Erklärungsnot auf baldigste Nachricht, hoffend mit der beste Achtung, üd edele dienstwillige Diener, Jupp Schneider. Zu Schnur, dem Barbier mit der Napoleonlocke, dass er einen Schnurrbart anfertigt, das zumindest bin ich Monsieur Filou schuldig. Erstaunlich, was der Haarkünstler innerhalb von 25 Minuten aus seinem unerschöpflichen Repertoire auszubreiten weiß, vom Leben der Silberfischchen und Asseln in seiner Barbierstube reichlich vertreten, bis zu Gott. Wozu Schnur versichert, es handle sich nicht um ein erworbenes, sondern ein angeborenes Wissen, gleichermaßen um ein Wissen aus erster Hand. Nach seiner Schulzeit habe er kein Buch angefasst, geschweige gelesen. Auf ebensolche Weise sei ihm auch die Kenntnis mehrerer Sprachen zugeflogen, darunter seltene. Als Punktum seiner Rede und das in Tenorpositur, da ich bin, wie kann ein anderer sein? O Schnur und seine Seifenschalen, mein Spiegelbild hat er fein gemacht, sitzt gut und passt zu Steffens Jacke. Die Litsch spricht von Kohlweißlingen vor ihren Augen. Überall, wo sie hintritt, schwirren Schwärme von Kohlweißlingen. Im Garten, in den Stuben, in der Küche. Es sei eine Heimsuchung. Es ist aber die Aufregung. Ein Tag wie umkränzt mit Hopfen. Mit dem Jagdwagen ab in der Früh auf der neuen Chaussee und dem neuen Damm, es lebe Paul Friedrich, kurz hinter Rampe kippte der Wagen, doch ohne Schaden für die Mantille. Madame Schupan in höchster Aufgeregtheit, GMD Beck fragenden Blicks, was wollen denn Sie hier mit der Litschen? Volles Haus und bin beruhigt, was Madame Schupan sich umgetan, dagegen ist die Mantille gar nichts. Endlich, endlich. Aria del Porco Cane. Madame Schupan in Höchstform. Keine Schnatter- noch Nasentour. Rauschender Beifall. Die Arie muss wiederholt werden. Und da springt wer auf, ist's Friedrich von Schack und ruft Bravissimo. Die ersten Reihen erheben sich allergnädigst huldvolles Kopfnicken von Seiten seiner Durchlaucht und der jungen Gattin Gemahlin. Mein Gott! Nun war auch ich hingerissen. Stumm beredter Blick vom GMD. Armer Tropf aus Gegelow. Abschließend zu P. mit den Herren von Zülow, Adjutant von FF2, Staatsminister von Lützow, Hofintendant von Flotow, zweiter Minister von Levetzow, den Herrn von Grambow, von Letto, von Pittelkow, von Krempow, von Lasso, von Losso, von Klitzow, von Litzow, von Duro, von Sappo, von Netto, von Tasso, von Saldo, von Ucko, von Zacko, von Schmecko, von Sticko, von Bodo, von Lücko, von Dasso und Landesbaumeister Demmler. Auch ihm scheint die Hofluft nicht bekömmlich, und so entschließen wir uns zu einem temperierten Shoppen in seinem Haus. Ein Amt haben und Mensch sein, das ist zweierlei, so Demmler. Wir stehen auf derselben Seite der Barrikade bei spültrüber Wetterlage. Ja, das ging ja eigentlich nicht nur um den Text, sondern es ging darum, dass ausgerechnet Birko schreibt etwas im Zeitgeschmack, welches Gefallen findet, und es stellt sich heraus, dass er die alle verarscht hat. Er geht doch mit Demmler dann Bier trinken in sein Haus, nicht? Das ist ein Pfaffenteich, das hat Demmler sich da bauen lassen. Das steht heute noch. Und Demmler war ein sogenannter 48er, nicht? Wie auch Semper. Und beide waren beauftragt, nach dem Brand des Schweriner Schloss neu zu bauen. Und Demmler, obwohl er Landesbaumeister war, wurde das entzogen, dieser Auftrag. Und Demmler hatte auch keinen Zutritt mehr zum Hof nachdem. Dass Birk überhaupt nicht die geringste Chance gehabt hätte, aufgeführt zu werden. Ja, also wenn Demmler schon keinen Zutritt zum Hof mehr hatte und ihm der Auftrag entzogen wurde und er geschnitten wurde, und zwar auf beleidigende Art. Wade Vreend, wenn Sie meine bescheidenen Beiträge zur Bölko-Forschung drucken und herausgeben wollen mit einer Bölko-CD, tun Sie es. Ich sitze über unauflösbaren Resten, zu denen Kopien von drei Capriccien von Albrecht Casimir Bölko zählen, die ich nebst vielen anderen Fundstücken aus Schwerin mitgebracht. Diese drei Stücke tragen die handschriftliche Widmung dem hochverehrten Heinrich Wilhelm Ernst in Hannover. Meine Fundstücke stammen aus dem Landesarchiv Schwerin, dem Opitz-Nachlass in Güstrow sowie dem Röhl-Nachlass in Schwerin. Wenn Albrecht Casimir Bölko gleich Alcan jede Öffentlichkeit mied, so geschah dies nach mehrmaligen Versuchen zum großen Durchbruch oder Erfolg. Im Wettstreit mit Meyerbeer schrieb er König Kruko. Beim Norddeutschen Musikverein reichte er schon leicht resigniert seinen zerbrochenen Krug ein. Den Preis aber errang Karl Vollweiler, wie Albrecht Casimir Bölko, auch 1813 geboren, ein heute völlig vergessen. Mit diesen mageren Auskünften, Gruß und Reverenz, Ihr. Und wieder kippte der Wagen bei Rampe. Ist nicht das letzte Werk auch immer das Beste? Leichte, entspannende Gartenarbeit, nachdem das Opus beendet. Die Friedrich-Franz-Eisenbahn, ein Tongemälde in drei Sätzen, für Dampforgel positiv oder Barrikadenorgel, meine Erfindung. Was würde Berlioz dazu sagen? Trompeten, Schellenbaum und kleine Trommel mit Schnarrsaiten, massiver Klang, Klangfaust, neben gläserner Feinstruktur mit dem Ostinato-Thema FFEB. Erster Satz, Abschied und glückliche Reise. Zweiter Satz, durch Auen und Wälder. Dritter Satz, Ankunft und froher Empfang. Es pocht gegen die Weltrevolution. Vor mir steht Beck, ein gebrochener Mann. Und warum war Madame Chupin über sich hinausgewachsen? Weil sie ständig gegen einen Lachkoller angehen musste. Aber dann hat sie geplaudert. Friedrich von Flotho hat einer drohenden Entlassung aus seinem Amt zuvorkommend eine Paris-Reise angetreten. Frau Litsch beckt Blinsen. Nach leeren, ereignislosen Tagen ein Billett von Wagner. Springe, mein Herz, hüpfe, springe. Erwarte sie in Bayreuth in aufrichtiger Bewunderung. Ihr, das gehört an die Wand, auf Brokat Gold umrahmt. Arbeit an einem Widmungsblatt mit dem ausgesparten Thema für den Meister. Mehrere Tage mit Kopfweh in der Komponierstube gelegen. Probefahrt mit Kutscher Kono und Rochos Vierspänner sowie neuerliche Verwandlung der Frau Litsch in eine geometrische Figur mit Spitzenbesatz. Und das ausgesparte Thema? In den Hut damit. Auf der Chaussee nach Ludwigslust. So schnurstracks direkt los aufs Ziel, das ist gegen die menschliche Natur. Regieren auch, andererseits, wozu Umwege, wenn nichts ist? Frau Litsch war beim eintönigen Pendelschlag der Hufe eingeschlafen. Suche und finde einen Augenfluchtpunkt genau zwischen den Ohren des vorderen linken Gauls. Mal hebt, mal senkt sich der Pferdekopf. Klapper, trapp, trapp, trapp, trapp. Die Rückführung und Einbindung der Musik. Klapper, trapp, trapp in eine kultische Handlung. Klapper, trapp, wie der Auftritt der Dengler in der großen Kadenz meiner Kammersinfonie. Klapper, trapp, das bleibt dem Meister versagt, das Klapper, trapp, trapp, trapp, trapp, kann er nicht. Kann er, trapper, trapp, trapp, trapp, trapp, nicht. Kann er, kann er. Was? Träumte mir da? Frau Litsch? Neben Frau Cosima auf einem Kanapee? Nein, es müssen sich nicht alle Träume verwirklichen. Zurück, Kono, zurück nach Gägelow. Und nochmal die schnurstrack gerade Regierungschaussee und Frau Litsch, trapp, trapp, trapp, trapp, schläft, trapp, trapp, klapper, trapp, noch immer. Musik aus Gägelow von Albrecht Kasimir Bölko mit Jörg Gutzon, Jürgen Kloth, E.O. Kollmann sowie Ulrich Gerhardt. Rekonstruktion des Bölkoschen Notenmaterials und musikalische Leitung Gerd Bessler. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Beate Braun. Regieassistenz Beate Meyer. Hörspielfassung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandfunk mit dem Südwestrundfunk 2001.